Deutschlandfunk Kultur Lesart. Die Serie Babylon Berlin nach den Kriminalromanen von Volker Kutscher war ein Riesenerfolg beim Publikum, das sich überhaupt für alles, was mit den goldenen 20er Jahren zu tun hat, begeistert. Der Titelsong der Serie fängt das Lebensgefühl dieser Zeit perfekt ein, hat auch die Charts gestürmt und Gerd Brendel hat deshalb zu Asche, zu Staub für uns gelesen. Der Rhythmus peitscht, Tänzerinnen in Hängekleidern und Tänzer im Smoking zappeln im Videoclip schon zum Vorspiel außer Rand und Band. So sieht es aus, das wilde Partyleben der 20er Jahre in der Spielfilmserie Babylon Berlin. Und dann kommt der Star, die androgyne Psycho Nikoros, auf die Bühne. Ihr Auftritt erinnert an Dracula und Marlene Dietrich. Der Text an Friedhof. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Mit diesen Worten wird seit Jahrhunderten christlich bestattet. Das passt als Titelsong für eine Krimiserie mit einer Menge Toter. Aber es passt auch in die Schlager- und Popwelt. Die große ewige Liebe auf der einen, die Flüchtigkeit der Welt, insbesondere die flüchtige Treue des oder der Angebeteten auf der anderen Seite. Beides gehört zum Pop, wie Sex und Drugs. Himmelsglück und Selbstmitleid. Einer der Hits aus der Zeit, in der Babylon Berlin spielt, war Armer Gigolo, schöner Gigolo, über einen Ex-Militär, der sich als Stricher sein Geld verdienen muss. Wenn das Herz dir aufbricht, zeigt ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. In Babylon Berlin zitiert die Revue-Schönheit Nikoros, gespielt und gesungen von Severia Januschaus-Keite, als Quelle für ihren Fatalismus aus dem Alten Testament. Es ist wohl nur ein Traum, das bloße Haschen nach dem Wind. Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach dem Wind. Heißt es im Prediger Salomo, Kapitel 1, Vers 14. Das Buch endet mit der Aufforderung, sich des Lebens zu erfreuen und ansonsten Gott zu fürchten. Und Severia? Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Ist das die Aufforderung zum gemeinsamen Selbstmord? Das passt in die Zeit der wilden 20er, zum Tanz auf dem Vulkan. Legendär sind die Selbstmorde nach dem großen Börsenkrach. Die Serie Babylon Berlin war so erfolgreich, dass Tom Tykwer derzeit die nächste Staffel dreht. Für den Song erhielten er und seine Komponistenkollegen Nico Weidemann und Mario Kamin den Grimme-Preis. Auf YouTube wurde der Clip fast 4 Millionen Mal aufgerufen. Der Modedesigner Tom Ford schickte seine Models in New York zum Song über den Laufsteg. Keine Frage. Das Lebensgefühl der 20er Jahre steht hoch im Kurs. Aber der Song ist kein historisches Stück und hat weniger mit Jimmy und Charleston zu tun als mit elektronischer Tanzmusik von heute. Paul Kalkbrenner, einer der bekanntesten DJs dieser Szene, brachte vor ein paar Jahren einen Track mit einer ganz ähnlichen Thematik heraus. Von flüchtigen Luftschlössern und Sandburgen ist da die Rede, vom Abheben, aber auch davon, im Alltag die Dinge richtig zu machen. Ein halbes Jahrzehnt später ist bei Severia und Babylon Berlin davon keine Rede mehr. Ist dem Zeitgeist die Hoffnung abhanden gekommen? Zu Asche, zu Staub. Die 20er Jahre wurden erst aus der Rückschau als Tanz auf dem Vulkan interpretiert. Dem Licht geraubt. Gerd Brendel las zu Asche, zu Staub den Titelsong der Erfolgsserie Babylon Berlin.